Man kann ganz leicht inkompetent aussehen, indem man einfach immer so übertrieben nach unten guckt, so als würde man irgendwie unter einer Brille durchschauen. Wenn du irgendwie irgendwo hinguckst, wenn du oft auf dein Handy guckst und den Hals so ein bisschen reckst und dann so von oben runter guckst, wirkst du direkt wie so ein inkompetenter Lappen einfach. Ich finde auch dieses Brille abnehmen und das Handy weiter weghalten, wenn man was lesen will, was ich mittlerweile, glaube ich, auch habe. Ich bin mittlerweile auch, fange ich an, weitsichtig zu werden. Halte mein Handy so ein bisschen weiter von mir weg, dass alle um mich herum sehen können, was ich gerade für ein YouTube-Video schaue, ja, in der Bahn. Aber dieses weit weggucken, so, wenn ich jemanden fragen würde, wenn ich Stephen Hawking fragen würde, erklär mir nochmal, was mit den schwarzen Löchern da war, und er dann was nachlesen muss und dieses weite Wegrecken hat, würde ich sagen, ach komm, lass es einfach, lass es. Was da jetzt rauskommt, ist eh nur Bullshit. Ja, das ist genauso, wenn du zum Arzt gehst und sagst, ich habe meinen Arm gebrochen. Und der nimmt erstmal die Brille ab und guckt sie in den Arm und denkt, komm, das ist mein Bein. Lassen wir es einfach. Ciao. Ich habe schon jetzt keinen Bock mehr einfach. Vergessen wir es. Arzt, da sind wir doch auch schon beim Thema. Ja, Arzt, aber hast du das schon mal gemacht? Toll. Hast du schon mal einen Arzt geragequittet? Bist du schon mal gesagt, so, ja, dann lassen wir es halt. Ciao. Nee, ich habe das Gefühl, dass der Arzt diese Persona bei mir immer einnimmt, sobald ich komme. Ich habe immer das Gefühl, bin ich beim Roast von Stefan Tietze oder was ist jetzt los? Machen Sie Sport? Wie oft bin ich die Frage gestellt, ob ich rauche? So ganz seltsam. Warum kommt die Frage denn bitte auf? Ja, das sieht halt aus wie so ein cooler Raucher. Typ, der raucht, der halt mal so mit so einem Stängel, mit so einem Glimmstängel in der Wange einfach da. Dann kommt immer so, trinken Sie, rauchen Sie. Ich habe immer das Gefühl, danach will der Arzt sagen, du bist echt ein Nerd. Du bist ein uncooler Nerd. Weißt du was? Leb mal. Unabhängig davon, dass du Lepra hast, bist du echt ein Lappen, einfach so. Ich bin der Einzige, bei dem der Arzt nachher sagt, du solltest mal unbedingt eine rauchen. Also, dir würde es gut tun, meine zu rauchen. Ja. Ja, also ich weiß nicht. Ich war lange nicht mehr beim Arzt. Ich war auch richtig lange nicht mehr beim Arzt. Auch seit ich in Köln wohne, war ich beim Arzt. Auch aus Angst so ein bisschen. Weil in der Stadt, wo du aufwächst, bist du mit dem Arzt halt gewisserweise groß. Weil du du musst so Vorsorgeuntersuchungen, Nachsorgeuntersuchungen, hast da mal Zahnspange oder sowas. Das heißt, du lernst deine Ärzte von Geburt auf kennen und wächst mit denen auf und du hast Vertrauen zu denen. Aber in der neuen Stadt plötzlich hier, ich suche mir keinen Hausarzt mehr. Oder ich suche mir auch keinen Zahnarzt oder so. Nee, ich gehe einfach dann, entweder gehe ich zu Hause in meiner Heimat über die Feiertage oder sowas, oder ich lasse es einfach. Ja, man hat auch so das Gefühl, dass man das nicht mehr so, als Kind muss man so noch ganz oft neu tariert werden, irgendwie wenn du so ein neues iPhone, dann schaust du noch ganz oft bei Tutorials nach und guckst so, wie macht man das? Aber alles, was du so nach einem Monat nicht mehr verstehst, ist auch egal. So. Wenn, ja, genau. wenn ich jetzt sagen würde, irgendwie mein Rücken tut echt weh, würde ich sagen, habe ich jetzt einen Moment verpasst, wo ich das hätte richten können. Damit muss ich jetzt einfach leben. Aber ansonsten, glaube ich, das Aber letzte wann, Mal... Wann entscheidest du denn konkret, diese Schmerzen sind es wert, von einem Fachmann untersucht zu werden? Nee, also ich war, keine Ahnung. Aber das letzte Mal war ich tatsächlich beim Ohrenarzt und da ist es sehr unangenehm, weil ganz am Schluss, wenn du sozusagen verabschiedet wirst, unabhängig davon, dass du kein Wort verstehst und einfach wild irgendwie der Topfpflanze die Hand gibst oder sowas, also habe ich als Gag versucht, kam nicht so gut an. Aber da wurde dann so gefragt, so, ja, was machen Sie denn beruflich? Weil, wenn du zum Beispiel Koch bist oder so oder irgendwie was mit Hygiene zu tun hast, wo andere Leute drunter leiden können, dann darfst du nicht arbeiten, nachdem du irgendwie so eine Entzündung hattest im Ohr oder so ein Gedöns. Das hat man mir im Nachhinein erklärt. Ich dachte, das ist einfach nur so ein, ja, und das, in unserem Beruf ist es ja oft so ein bisschen schwierig, so ein bisschen, ja, ich bin Comedian, also, lustig. Naja, also die FAZ hat geschrieben, nicht so lustig, Comedian und Autor, ja, ich persönlich sehe mich jetzt mehr als Entrepreneur, aber auf der anderen Seite, ja gut, Lebenskünstler, was heißt das? Du musst Entrepreneur nicht noch Französisch aussprechen. Dann einfach. Aber das ist so eine Antwort, man ist auf einer anderen Ebene mit so einer Rezeptionistin beim Arzt, die einfach nur wissen will, ist es hygienisch relevant oder nicht so? Und der einfach sagt, nein, okay, Sie können gehen. Ich hatte exakt die neue Situation, als ich mal wieder, das ist ungelogen, zum 8. Mal mit PayPal telefoniert habe. und dann plötzlich hieß Man es, kennt sich mittlerweile. Plötzlich, dann, am unangenehmsten ist immer, wenn ich unsere E-Mail-Adresse zentrale@podcast-ufo.fail durchgeben muss, was immer zum großen, bitte was, wiederholen Sie das mal? Nein, Sie haben mich schon verstanden. Sie akzeptieren das noch nicht als legitimate E-Mail-Adresse. Und dann hat er ganz am Ende, bevor er mich dann zur Rechtsabteilung irgendwo in den 18. Stock durchgestellt hat, hat er dann die Frage gestellt, was ist eigentlich für ein Podcast? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, wir machen Comedy und so. Warum muss er das Warum so, fragen? Er meinte, aus privatem Interesse, was ist denn das für ein Podcast? Ja, Comedy. Dann waren so 10 Minuten still und dann, ich stelle sie durch und dann war vorbei. Dann war das Gespräch vorbei. Aber so, als ob er noch ein Gespräch anfangen wollte, dann enttäuscht wurde und mit ihm noch wo du das Gefühl hast, bei jeder anderen Antwort wäre das Gespräch weitergegangen. Nur das, was du konkret gesagt hast, hat es einfach so Comedy. Ich stelle sie durch. Tut mir leid, dass mein Leben nicht beeindruckend genug ist für Sie, Herr IT-Support an der Hotline bei Telekom. Ja, gestern habe ich Essen bekommen und ich wohne neben der Pathologie. Und dann kam halt der Fedora-Mann rein, hat gesagt, oh, Sie wohnen direkt neben der Pathologie. Wahnsinn. Ich so, ja, ich traue mich auch nicht, von denen Pakete anzunehmen. Und der hat sich kaputt gelacht. Der hat mich verspätet, deswegen kam erst um 10 Uhr irgendwann das Essen an. Also sehr spät schon. Es war schon Nachtruhe eingekehrt im Haus, würde ich mal behaupten. Mhm. Und er hat das Treppenhaus zusammengeschrien, weil er es so lustig fand. Ich habe noch nie einen Menschen so sehr zum Lachen gebracht, glaube ich. Ja. Der fand das so den lustigsten Gag aller Zeiten. Und er hat einfach wirklich lauthals gelacht einfach. Ich habe ihn auch noch so durch die Straße mit dem Fahrrad wegfahren, lachend wegfahren hören. Einfach. Aber hat er sich komisch so gesteigert oder hat er von der ersten Sekunde an auf voller Dezibel gelacht? Von der ersten Sekunde ist er plötzlich stille und die Dezibel sind in die Luft gegangen. Und dann hat man, also sein Lautstärke blieb bei, als er wegfuhr langsam. Ich glaube auch, ganz komisch. Es ist so, wenn du machst einen Gag und dann, wenn man sich die Reaktion als Graphen anschaut, kein Lachen ist peinlich, dann je mehr Lachen, desto angenehmer, dann gibt es einen gewissen Punkt, der erreicht ist, wo man sagt, okay. Und dann soll es wieder abflauen. Und dann flaut es wieder ab, weil zu viel Lachen ist auch. Es hat nicht aufgehört, so, es war zu laut. Erstmal denkt, es ist ironisch, aber dann denkt man sich so, hey, weißt du, wenn du so wenig Humor hast, dass du das jetzt so lustig findest, zweifelt dann wird dein Lachen auch weniger wert. Dann ist dein Lachen nichts wert. Dann ist das keine Bestätigung. Abgesehen davon, dass dein Leben eh nichts wert ist, wenn mich erst ein Fedora-Fahrer dein Essen bringt. Vor allem, es gibt diesen Moment, wenn Fedora-Fahrer einem Essen bringen, der so ein bisschen unangenehm ist. Und zwar gehen sie zu dir in die Haustür. Du machst sie auf, dann knien sie sich hin, machen ihre große Box auf, genau, ja, müssen dann im Knien, in dieser furchtbaren, mir untergebenen Stellung, mir das Essen aus ihrer komischen, würfelförmigen Box holen das Essen daraus, geben es mir und dann gebe ich ihnen das Trinkgeld und dann knien sie aber noch vor mir, weil sie noch die Box zumachen müssen. Ja. Ich habe das Essen aber schon. Für mich ist die Transaktion beendet. Ich mache dann immer schon, dann überlege ich immer, kann ich jetzt schon die Tür zumachen, während sie noch vor mir an der Haustür knien? Das ist gut, ja, oder musst du sie das jetzt aufstehen lassen? Das ist so ein ganz komischer Moment. Ich kann sie nicht aufstehen lassen, weil sie oft extrem lange brauchen, um diese fucking Würfelkoffer wieder zuzumachen und dann wieder auf ihren Rücken zu nehmen. Also machen die alles im Knien, im Liegen vor mir. Meistens verbringen die wahrscheinlich noch 10 Minuten vor meiner Haustür, ehe ich die schon zugemacht habe. Aber das ist halt echt ein Problem einfach. Weil wann gibst du da genau Trinkgeld? Bevor die sie wieder aufstehen oder danach? Nee, während sie mir das Essen geben. Ach so. Während noch. Du hast es schon in der Hand direkt. In einer Handbewegung mache ich das so. Ich nehme das Essen und gebe was. Nehmen und geben, gleichzeitig. Mhm. Und dann knien sie aber die ganze Zeit vor mir. Und dann mache ich immer so, ja, schönen Abend noch. Und mache dann so langsam die Haustür. Ich mache sie wirklich dann betont langsam zu, damit es nicht so ein Rums-Gefühl hat. Ja, es ist aber unangenehm, weil sie knien die ganze Zeit. Ja, es ist auch mit so einem, vielleicht so einem, kann ich Ihnen helfen, Blick so, wenn Sie jetzt nichts sagen, dann heißt es nein, rausgehen, irgendwie so, schwierig, es ist nicht, ja, nur, kann ich nachvollziehen. Genau, und dann war die Tür halt zu und er hat noch draußen gelacht, was auch ein bisschen unangenehm war einfach gestern. Aber das ist auch wirklich ein bisschen komisch, dieses, er ist mir offensichtlich eh schon untergeben, weil seine Dienstleistung mir zuteil wird. Das ist ja offensichtlich, habe ich gerade einen höheren Status, weil ich der Kunde bin. Ja. Aber dann hat es noch dieses demütende Hinknien, das tut mir auch mal so ein bisschen leid. Ey, und da muss ich auch echt nochmal sagen, ey, richtig krasse Props, richtig großen Respekt an die SS und die Nazis im Allgemeinen, wie die es geschafft haben, so souverän auch ihre Macht auszuüben und wirklich Autorität gegenüber anderen auszuüben. Weil es ist nicht leicht, ich bin im Zug gefahren und ich habe einen neuen Level der ICE-Kunst freigeschaltet. Ich finde den Begriff, ich bin mit Zug gefahren, nach einer SS-Lobrennen. Ich bin gespannt. Okay, aber gut. Ich bin Zug gefahren und ich habe jetzt das Abteil für mich entdeckt. Ah. Nicht mehr Gang, nicht mehr Großraum, sondern Abteil, weil tatsächlich auch im Abteil Gleichgesinnte sitzen. Leute, die ihre Ruhe haben wollen, gehen ins Abteil und dann kannst du auch eher deine Ruhe haben. Aber oh Gott, warum kommen jetzt deine Mailgeräusche auf unser Ohr massiv laut auf unsere Kopfhörer? Ich bin mir gar nicht sicher, ob die auf der Aufnahme auch drauf sind. Ihr müsst euch vorstellen, wir reden hier, also wenn man von außen uns mal kurz betrachtet, wir sitzen hier mit Mikrofonen und Kopfhörern auf dem Tisch, reden die ganze Zeit ruhig und zwischendurch schrecken wir so hoch einfach beide und reden dann nochmal weiter, einfach weil so ein Mail-Sound kommt. Ja, auf jeden Fall habe ich das Abteil für mich entdeckt und das ist wirklich fantastisch. Aber die Situation war so, ich kam rein und der Zug war komplett voll, Leute standen schon auf dem Gang, überall rumgesessen und ich hatte einen Abteilplatz reserviert und das Abteil 6 Leute und es war voll. alle saßen da. Und auf meinem Platz saß eine junge Frau, die gerade studiert hat, die gerade gelernt hat. Oh, Checkpoint. Und hatte wirklich Laptop vor sich stehen, ein dickes Buch auf dem Schoß. Also maximal ausgebreitet. Ja, wirklich ein dickes Buch auf dem Schoß mit so wirklich so chemischen Formeln, so Verbindungen. Und so wirklich komplett ausgebreitet, so wirklich auch so die Jacke um sich rum. So geile Film-Entrance von dir. Ja. So, die Lösung ist 3 und du sitzt auf meinem Platz. Ja, genau. Und dann so, und das war mir so, ich bin 3-mal davor hin und her gelaufen. Und ich habe auch dann so hilfesuchende Blicke zu den anderen im Abteil, die natürlich überhaupt gar keine Ahnung hatten, was der Sache war. Und ich habe dann immer so auf die gedeutet, aber die wussten natürlich nicht, was los ist. So. Und dann irgendwann habe ich aufgemacht und dann so, wirklich alle gucken mich an, so, weil die Abteil war ja schon voll. Das heißt, warum macht jetzt noch jemand, bist du da vorhergeschlichen? Ja, genau, aber die Frage war, warum macht jetzt noch jemand die Tür auf? Das ist voll. Und deswegen haben alle die Aufmerksamkeit auf mich gerichtet und ich dann so wirklich über alle hinweg so, entschuldigen Sie, Sie sitzen auf meinem Platz. Und dann die gucken mich so ratlos an so und dann der Typ, der neben ihr saß, stupft ihn so an so, mio comprendo eso. Und ich dachte mir, Gott, ich spreche kein Deutsch, das kann nicht wahr sein. Nein. Das kann nicht wahr sein. Sie spricht einerseits kein Deutsch. You're sitting on my place. Und die Person neben ihr gehört zu ihr. Das heißt, wenn ich sie jetzt rausschmeiße, habe ich die getrennt. Das ist Ehepaar oder diese Beziehung habe ich getrennt. Oh nein. Die vielleicht, und er spricht Deutsch und sie nicht. Und dann eher so, Johanni. Hey, Johanni, what's up? It's Berlin 2017. You're sitting on his place. Und dann sie so, oh, really? Das ist der Abteil-Rap. Wirklich so, wie der, eine Welt ist. Und sie so, oh, really? Oh, I'm so sorry. Und ich so, I'm so fucking sorry, really. Und dann hat die Person, die daneben saß, gesagt so, ah, nee, ist schon okay, ich stehe auf, damit die beiden zusammenbleiben können. Wow. Dann ist die andere Person aufgestanden. Für dich, damit du auf den Die anderen Platz beiden sind zusammen ein Stück rübergerückt und ich konnte mich auf den freiwilligen Platz setzen. Das heißt, du warst der Unsympath. Ja, du warst der Villain in der Geschichte. Diese andere junge Frau, die nichts mit der Situation zu tun hat, hat sich märtyrerhaft vor dieses Liebespaar geworfen. Was du zerstören, im hat Begriff sich geopfert, war, zu zerstören. Ja, hat sich geopfert und dann hat sie auch nochmal gesagt so, no, you can just sit there. Und so wirklich wie so ein Flüchtling, der da gerade so, oh, werde ich jetzt deportiert. Und ich wirklich so musste mich dann noch durch alle so durchquetschen, auch mit der Jacke. Und ich habe dann noch so einen Beutel dabei. 18 Stunden neben ihnen sitzen. Genau, und Fargo gucken auf dem Laptop, während sie mit ihrem Laptop dann so irgendwie versucht, chemische Formeln zu lernen, um damit noch irgendwie den Abschluss zu bekommen. Ihr Visum zu bekommen. Genau. Und es war nicht wirklich, I'm so sorry. Und dann bin ich 10 Minuten danach, dachte ich, fuck, ich muss aufs Klo, aber ich kann jetzt nicht nochmal aufstehen und alles. Und dann, fuck, es ist doch nicht mein Platz. Können Sie bitte auf meinen Laptop aufpassen? Das Beste, wenn du dich nur vertan hättest. Und sie gar nicht auf deinem Platz saß, sondern sie rechtmäßig diesen Platz erhalten. Genau, dann kommt der Kontrolleur und so, ja, das ist erste Klasse, Sie haben kein Ticket für die erste Klasse. Entschuldigung. Ach so, ja, dann. Sorry. Fargo zumachen. Oh nein. Aber das ist tatsächlich so und dann habe ich dann. Aber wenn du kommst, weißt du, wenn du kommst, dann wird auch diese Gläser werden zu Eis. Ja. Und dann kommst du so und dann kommt Florentin um die Ecke und alle, fuck, Dementor. Und ich saug allen so ein bisschen Lebensfreude Dementor. Aus dem Dementor. Aber das ist dann tatsächlich so, wenn du dann sitzt und du hast deinen Laptop offen und du weißt ja, alle, die neben dir sitzen und im Abteil sitzen sogar 2 Leute neben dir, nicht nur eine Person, die gucken ja an, was du auf deinem Laptop machst. Und in dem Moment denkst du dir, ja, fuck, jetzt habe ich den Tisch ihr weggenommen, jetzt muss ich irgendwas Wertvolles mit dem Laptop machen. Ich kann jetzt nicht einfach irgendwie eine Folge Ren and Stimpy gucken, wie ich sonst mache. Ich muss jetzt, und dann hatte ich für DSA, das Schwarze Auge, das Pen and Paper Rollenspiel, da habe ich teilweise so Tabellen angelegt, so wie man, welche Talente man steigern soll und welche Zauber man in welcher Reihenfolge. Maximal arrogant zu wirken, so, was du machst da mit Chemie und deinen Formeln. Ja. Ich kann auch undurchsichtige Dinge. Ey, aber ich liebe es auch, Drehbücher offen zu haben. Wenn man das auch. Geschriebene Drehbücher. Ich liebe das im Zug, Drehbücher. Ich muss nicht mal daran schreiben, aber es ist einfach ein cooles Gefühl, weil Leute immer so rüber gucken. In der Aaron Sorkin Masterclass, eine Sache, die Aaron Sorkin als Tipp gibt für junge Drehbuchautoren, ist, schau dir einen Film an, den du gerne magst und lese parallel das Skript. Ja. Also hab das Skript auf deinem Schoß und lies parallel, wie sich das übersetzt hat. Und das habe ich auch teilweise gemacht. Dann hatte ich auf meinem Laptop, habe ich den Film laufen lassen, keine Ahnung, Social Network oder so, und hatte parallel als PDF das Skript offen. Und ich habe mich noch nie so cool gefühlt, wie in der Situation, weil die Person, die neben einem sitzt, denkt sich, wow, Alter, hey, ich habe ja auch schon viele Filme gesehen, aber wow. Noch Alter, nie mit krass. Einem fucking Drehbuch daneben. Das, wie was ich aus Spaß mache, macht der irgendwie auf eine Art auch professionell oder cool. Pretentious. Ja. Und ich dachte mir so, yeah. Alter, dann habe ich immer so gescrollt und habe ich teilweise auch angehalten, den Film angehalten. Und dann nochmal nachgeguckt. Genau, und angehalten und nachgeguckt. Und dann habe ich Dinge markiert. Ja, wow. Vollkommen nutzlos. Und, ein Und markiert. Oder bist du ein bisschen aufgeflogen? Genau. Die Seitenzahlen markiert. Ja, einfach zu schreiben so. Ist noch ein bisschen geiler. Tatsächlich. Ja, einfach das wesentlich geiler. Das stimmt schon. Ja, aber weil, da muss er dann tatsächlich arbeiten. Das ist dann. Naja, gut. Was ich schon für Skripte geschrieben habe, einfach weil ich es gerade machen wollte, das willst das du stimmt, nicht lesen. Ja. Da bräuchte es auch so eine Software, es gibt ja so eine Hacker-Software, wo man einfach wild auf der Tastatur rumdrückt und dann erscheinen so das ganz sieht so viel aus, so, du genau so, also ja. Code erscheint dann so. Und sowas müsste es für Drehbuchautoren auch geben, dass du einfach willkürlich tippst und da entsteht dann irgendwie das Skript zu Pulp Fiction oder so ja. Und alle denken sich so, boah, krass, das kommt mir sehr bekannt vor. Und dann kommt der Fahrkartenkontrolleur und du drehst dich um und du suchst dein Handy raus, um den Ticket zu geben, aber magicerweise genau, schreibt sie einfach ganz normal das Skript. Oder er bastet dich so, Moment, das ist nicht ihr Skript. Kann auch vorkommen. Ich habe tatsächlich auch ein Sprachenproblem gehabt. Ich war mal, ist ein bisschen länger, ich war Lasertag spielen. Also ganz normal. Ich liebe es, Lasertag spielen. Das ist eine Technik von Stefan Tietze, dass er die Story so einleitet, dass er innerhalb der Story nicht mehr uncooler werden kann. Ja. Dass er, wenn er mit der Prämisse schon anfängt, das genauso hatten wir heute auch ein Gespräch, wenn Leute ihr Gespräch beginnen mit, ich glaube, das habe ich ja schon mal erzählt, aber sichern sie sich einfach nur abgeschaltet. Ab. Selbst wenn das die langweiligste Story der Welt ist, du kannst sagen, ja, ich habe dich ja vorgewarnt. Und so macht es Tesla auch. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Nee, aber tatsächlich war ich Lasertag spielen und bis am Anfang gibt es ja dann für Leute, die es noch nie gemacht haben, gibt es so eine kleine Einweisung. Da gibt es sowas wie, werden die Regeln erklärt. Ich bin schon zum dritten Mal hier, muss ich die Einweisung trotzdem mitmachen? Stefan, bitte, bleib einfach noch kurz hier. Wir wissen, dass du hier sehr oft bist, zu oft für meinen Geschmack. Ich habe mein eigenes Equipment dabei, kann ich das jetzt schon anziehen oder kann ich das erst mit den anderen bei den Schränken anziehen? Schaltet seine Waffe aus. Ich habe bei meiner Lasergun, ich habe noch zusätzliche LEDs angebracht. Wenn ihr coolen sein wollt, müsst ihr fragen, spielen wir mit Minen oder ohne? Weil oben in der Ecke sind manchmal Minen, die euch abfeuern, wenn ihr die nicht vorher ausschaltet. Ja. Andere Geschichte. Naja, und es ist halt, tatsächlich ist es aber, ey, das ist ganz cool, es macht echt Spaß. Es tut nicht so weh wie mit Paintball. Das ist der Grund. Ja. Ist ganz geil. Macht auch echt Spaß, wenn man abends, wenn kein cooler Film ist. Mit den Jungs mal raus. Ja, das ist alle. Echt cool. Ein bisschen ballern. Nein, ich will nicht rechtfertigen müssen. Das macht Spaß. Nein, klar, einfach mal schön. Das ist ziemlich geil. Na klar, mit einem Bad Light einfach mal da sitzen und dann irgendwie einen schönen Coke Zero schlürfen und dabei einfach ein bisschen taggen. Ist auch klar. Währenddessen läuft Blink 182 und danach gucken wir noch ein bisschen Starship. All in this together. Naja. Once we know. Und dann war es halt so. Die Regeln sind nicht so ganz unkompliziert, tatsächlich, weil du halt so ein paar Regeln beachten musst. Darfst du hinknien, darfst nicht rennen und so, was man viele denken, dass man das machen darf. Wer den wenigsten Sex in den letzten 6 Monaten hatte, gewinnt. Das ist die eigentliche Regel. Aber dann kam es halt zu dem Problem, dass Leute, mit denen wir da gespielt haben, Spanier waren. Man konnte denen nicht ganz so gut erklären, was da jetzt genau läuft. Und sie waren nicht nur völlig verwirrt. Und sie waren nicht nur, ich glaube, die wollten auch gar nicht da sein. Die wollten im Supermarkt oder so schwimmen gehen, weiß ich nicht. Es waren aber nicht nur Spanier, sie waren auch gehörlos. Es waren gehörlose Spanier. Das sind die schlimmsten Spanier. Und dann habe ich erfahren, durch irgendwie Magic oder Gedankenübertragung, wusste ich plötzlich, dass es gehörlose Spanier waren. Und ich habe mich so gefreut auf den Blick von diesem Typen, der den erklären musste, wie das Spiel funktioniert. Und drehe mich so langsam um zu dem und er einfach so schweißgebadet. Ja, also ich weiß nicht, also wir haben hier diese, we have this, und dann einfach nur so große Bewegungen drauf gezeigt, als würde es irgendwie erklären, wie das funktioniert, einfach so groß drauf zeigen. Das ist hier diese Pistole und ihr müsst einfach, this is the Tango und naja, und dann die waren so ein bisschen. Ich hätte noch nie so hoch gewonnen. Ich hätte, glaube ich, den Highscore für diesen Laden an dem Abend, weil man die einfach, es waren Ziele, es war einfach Kanonenfutter. Oh. Die waren Kanonenfutter. Die liefen einfach die ganze Zeit rum, wussten nicht genau, wie das läuft und es waren einfach sehr einfache Ziele. Und das war echt unangenehm. Die haben die Regeln halt nicht ganz verstanden, was aber ganz geil war. Ich war dann nochmal da und dann waren. Warum denn? Das macht Spaß, ich bin da gerne, ich bin auf Lasertag. Und dann, und man muss auch vorher mal anrufen, weil man will ja nicht alleine spielen. Ein Kumpel und ich wollten halt Lasertagen abends. Und dann waren da halt waren keine Gruppen mehr frei. Und dann hieß es ja, ihr könnt euch einer Gruppe anschließen. Dann kamen wir aber zu spät an. Es hat sich herausgestellt, es war ein Kindergeburtstag. Wir kamen zu spät, haben die alle abgeschossen die ganze Zeit, haben dann auch so Richtungen angezeigt, damit die einfach ins offene Feuer laufen und wir dann andere ausschalten können und so. Einfach so Kanonen als Kanonenfutter benutzt, die kleine Lisa, den kleinen Malte. So, und dann, fuck you, haben die alle abgeschossen, sind dann raus, haben die gefragt, wollt ihr noch eine Runde spielen? Alle so, nein, wir haben kein Geld mehr und sind gegangen. Die wurden abgeholt und sind gefahren. Das heißt, wir sind zu spät hingekommen. Die mussten warten auf uns. Wir haben alle abgeschossen, haben gefragt, wollt ihr noch eine Runde spielen? Und sie haben gesagt, nein, wir haben leider kein Geld mehr. Und sie wurden von ihren Eltern abgeholt. Das war deren Abend. Das war deren Kindergeburtstag. Was für Arschlöcher. Ah, das stimmt schon. Aber der ist schon ganz geil. Ja, aber ich dachte mir gerade, bei Taube Spanier, das kürzt sich ja irgendwie raus, weil wenn die taub sind, ist es auch scheißegal, ob es Spanier oder Ukulelen sind. Naja, aber weil die verstehen nicht, eh kein Wort. Aber manche können ja Lippen lesen. Das heißt, wenn du den auf Englisch Lippen lesen, also auf Deutsch Lippen lesen, ist einfacher, als wenn du plötzlich Spanisch, deutlich Spanisch sprechen musst. Kann sein, ja. Du kannst dann nur so mit so rasseln, kannst du dann nur. Nee, aber auch, du kannst ihn auch auf der Tafel, die haben es ja auch tatsächlich für Gehörlose, haben die dann die Regeln auf so großen Monitoren zum Nachlesen gepackt. Aber dadurch, dass die gibt es halt nicht auf Spanisch. Und das war echt ein Problem dann einfach. Die konnten das nicht verstehen. Stimmt, das stimmt. Aber es ist interessanter, könnte man auch, ich arbeite ja gerade an einem Prank-YouTube-Kanal, kann man auch so machen, so dann irgendwie bei einer Stewardess dann so, können Sie das nochmal meinem Opa erklären? Der ist leider blind und taub. Der ist und blind so, und taub und Afghane. Ja. Ja, weiß ich nicht. Sorry. Nee, aber auch so gehörlose Sachen sind auch echt ganz interessant. Ich habe neulich eine Folge Family Guy geguckt und da stand drunter für Gehörlose. Ich habe die, irgendwie waren die Gehörlose Untertitel an. Und da stand dann drin, Peter spielt La Cucaracha. Und da dachte ich mir auch, für Leute, die halt taub geboren sind, ist diese Information wenig hilfreich. Das stimmt, ja. Peter spielt La Cucaracha. Was denken die denn dann, was er spielt? Ja. So, das sieht auch nicht. Er singt Staying Alive von den Bee Gees, ja. Das geht so. Ja? Staying Alive. So, die Noten werden. Wenn du Family Guy transkribierst für den gehörlosen Markt, man muss sich wahrscheinlich so zusammenreißen, da keine Gigs einzubauen. Weil ich meine, wenn du für Family Guy arbeitest oder in dem Bereich, bist du ein Frechdachs. Ja. Und dann, glaube ich, hast du immer so die Versuchung, dann irgendwie so falsche Sachen und so, oh, Hilfe, mein Finger steckt in der gehörlosen Maschine fest. Hilfe, Hilfe, bitte ruf mich an, Blowjob. Einfach, oh, scheiße, das ist alles kaputt gerade. Oh, die Folge geht ja schon los. Oh nein. Oh nein, Hilfe. Hey, sag mal, hast du noch einen Stift für mich? Hey, sei ruhig, ich versuche gerade die Serie zu übersetzen. Oh, scheiße, sorry, ich rufe dich später nochmal an. Ja, okay, gut, dann wo war ich? Und dann solche Sachen. Ja, ich glaube, ihr versteht schon. Ich glaube, unsere Community ist mittlerweile so gagsicher, dass wir die auch gar nicht zu Ende erklären Wir sagen einfach demnächst sowas wie, ja, hier, Kopfhörer, ja. Wireless, genau. Und go. Mach los. Mal. Apropos Community, es macht wieder sehr viel Spaß, sich in der Pufopedia zu bewegen, die reichlich, wenn da gefüllt wird. Noch mehr Spaß wird es mit Bildern machen. Ja, irgendwie sind noch keine Bilder dabei, die pufopedia.info. Ich habe aber schon Und noch gehört, mehr Spaß wird es ohne Rechtschreibfehler machen. Ich habe aber auch schon gehört, dass wir den ersten Bot-Angriff hinter uns haben. Also die erste Bot-Welle wurde abgewehrt von den tapferen Wächtern der Pufopedia. Die erste Welle, aber macht euch bereit. Bringt euch in Sicherung. Nehmt die Verletzten, kümmert euch drum. Es ist aber wirklich so der erste Schritt im Krieg gegen die Maschinen, sind Bot-Angriffe. Weil ich habe irgendwie 5 WordPress-Blogs, die ich betreue. Und manche musste ich teilweise aufgeben. Als die anderen. Ja. Weil einfach so viele Spam-Kommentare kommen und du der nicht Herr wirst irgendwann. Und das ist wirklich schwierig. Aber dass sie einfach gewisse Sachen kontaminiert haben, dass du irgendwann sagst, ja, man kann einfach keine WordPress-Blogs mehr machen, weil die irgendwann einfach zerreißen unter der puren Last der Spams. Das hat ja gar keine inhaltliche Relevanz, sondern einfach die alleine Datenmenge. Warum machen die das denn? Keine Ahnung, weil die halt irgendwie Klicks haben wollen, dass man halt dann irgendwie auf scheiß Links klickt oder so ein Crap. Aber weiß ich. Ich glaube, man kann ja auch nicht aushungern lassen, weil das ist viel falsch. Weil überleg mal, also die Bot-Industrie, die macht halt, also die gibt halt alles dafür, um sofort aufzufliegen. Diese ganzen WordPress-Kommentare, wo ich teilweise Stunden am Tag dran sitze, um die wegzulöschen, die sind halt alle halt, fangen mit XXXX, Viagra XXX an, wo ich mir denke, wenn ihr das wirklich verkaufen wolltet, dann schreibt doch einfach was anderes rein. Aber ich glaube, das ist eine Art von Spam, wo die wirklich drauf bauen, dass du wirklich Interesse hast. Aber ich habe letztens zum Beispiel, ich habe das perfekte Spam bekommen. Ich hatte neulich einen Spam, wo ein ganz normaler Satz drin stand erst. So, hey, ich finde euer Projekt wirklich. Und dann kam so, Gnare, bra, bra, wahres Kran. Wo ich mir dachte, oh, er kann nicht ganz verbergen, ja, dass das, sein Bot ist. Das ist wie so ein Host, wie so ein Changeling, der sich so in den Körper einer normalen Mail reingefressen hat. Ich mag euer Projekt wirklich, Gnare, bri, wahre. So, ich versuche ganz kurz mein Mailprogramm zu öffnen, weil ich habe es gerade geschlossen und mein Mailprogramm ist leider vom Teufel besessen. Deswegen kann ich das oft nicht öffnen, aber nein, geht nicht. Und zwar habe ich eine Mail bekommen, wo dann drin steht, sehr geehrter, meine E-Mail-Adresse, hätten Sie Interesse, die neue, sich als Testesser für die neue Ben & Jerry's Sorte zu bewerben? Wow. Wo ich mir, also erst dachte ich, geil, erst dachte ich wirklich straight ernst. Ich dachte aber, es wäre auch eine Mail direkt an mich gerichtet. So von wegen, man will Florentin Will als Testimonial weiß, für Ben & Jerry's. Er ist weiß fett offensichtlich, was gut schmeckt. Und schiebt sich einfach viel Eis in seine Kiemen. Und deswegen dachte ich, oh krass, dachte ich mir erstmal schade, weil ich kein Eis mehr essen kann. Aber deswegen dachte ich mir, fuck. Aber dann dachte ich mir, nee, Moment mal. Du hast viele Gedanken gehabt. Das ist wahrscheinlich einfach Spam. Und dann stand da tatsächlich, ja, es gibt bald eine neue Sorte. Und da wollen wir so einen Test machen. Und dann müssen sie dieses Formular ausfinden. Aber ich dachte mir, das ist eine gute Spam-Mail. Weil viele Leute lieben Ben & Jerry's. Und zu sagen, es ist ja auch nicht, ist ja auch nachvollziehbar, dass sie in so einer Marketingkampagne sagen, man schickt halt einfach ein paar Mails raus und will einfach Testesser dieses Formular ausfüllen. So, was ist ihre Lieblingssorte jetzt? Oder wie viel Eis essen sie? Bla, bla, bla. Deswegen finde ich schon. Ja, aber ich verstehe das wirklich nicht. Ja, klar. Also ich würde mal behaupten, wenn da clevere Leute dran sitzen, die wirklich Klicks haben wollen, einfach auf Links, dann ist es doch nichts einfacher als das. Nee, aber die wollen, so keine, die wollen keine Klicks haben. Was ist denn mit diesen Mails? Die haben 1.000 Euro gewonnen. Dann kommt dieser Link. So wer macht das denn noch? Außer mein Vater vielleicht. Der die ich hab aber gelernt, was da dahinter steckt. Die wollen gar nicht, dass man auf diese Links draufklickst, sondern die registrieren, dass wenn du auf diesen Link draufklickst, dann wird die. Also wollen sie das ja auf jeden Fall. Naja, ja, aber nicht, dass du dann auf der Seite irgendwie ein Virus bekommst oder so, sondern. Dass die Mailadresse aktiv ist. Genau, dass sie dann feststellen, die Mailadresse ist noch in Benutzung und dann können die teurer verkaufen an Werbeanbieter, weil die Bestätigung und den Beweis haben, dass da die bestätigt wird. Aber dann nicht mehr auch mal dieses Gespräch fand vice versa auch schon mal statt, in einem Podcast. Ja? Ja, weil ich das, glaube ich, erzählt habe. Ja, das ist so eine Wellenbewegung. So. Alle 20 Folgen erklären sie sich gegenseitig die Wellen, die Dinge, immer die der sich, eine dem anderen. Die sie sich eigentlich erklärt haben. Ja, genau. Ja, ist auch immer schön, so Leuten Loop. Dinge zu erklären, die sie selber besser wissen. Ja, aber das ist wirklich interessant. Vor allem, ich frage mich mal, warum das nicht besser funktioniert. Also, warum, wenn man einen Klick will, kriegt man den Klick. Wirklich? Ist das so, Herr Titzler? Außer bei unserem Channel. Bei Sketch-Comedy habe ich diesen Formel noch nicht geknackt. Ja, da ist noch, das ist noch Grauzone. Ey, empfehlt mal den Channel, bitte. Also empfehlt mal, abonniert mal, empfehlt ihn weiter, macht mal ein bisschen Werbung. Ey, Bongo Bulle war auch ein toller Kanal des Funknetzwerks, hat ein Video rausgehaut, wir brauchen mehr Klicks. So ein Song über wir brauchen mehr Klicks, sagt er mir, ja, willkommen im Club. Die sind jetzt alle. Das ist clever. Seit gleichem Schiff. Das ist clever. Macht mal einen Song und ihr braucht mehr Klicks. Okay. Idee. Ich hab da was. Nee, die sind richtig cool. Hört euch mal, schaut mal ein paar Videos von Bongo Boulevard an, die sind richtig geil. Sonst ist bei Funk, Funk hat sich jetzt, ist aus den Kinderschuhen raus, gebt denen nochmal eine Chance, schaut euch mal an. Hier Moritz Neumann, Christoph Niemann, Frederik Staub, alles gute Leute, wo man einfach sich ein bisschen durchklicken kann. Guckt die einfach mal an. Guckt die alle mal an. Wo wir eben bei Dingen waren, die, wie ich glaube, mit krimineller Energie, ein bisschen mehr Brainpower, ein bisschen besser funktionieren könnten. Terroristen. Also, das alte Problem. Florentin und ich sind oft der Meinung, dass Terroristen nicht optimal effizient funktionieren, wie sie es könnten. 9/11 war gut, hat die Messlatte auch relativ hoch gesetzt, ist schon ganz clever gemacht. Ja. Auch wie die es ausgeführt haben, ist schon in Perfektion. Da können sich viele Terroristen eine Scheibe von abschneiden. Deswegen habe ich mir jetzt überlegt, wir machen mal jetzt die Top 3 der Dinge, wie Terroristen besser eine Menschenmenge angreifen könnten. Mhm. Okay? Ja. Die Top 3 der Dinge, wie Terroristen besser Menschen. Top 3! Terror. Punkt 1, Punkt Nummer 3, Zug. Okay. Zug, das große Problem an öffentlichen Amokläufen ist ja, dass die Leute weglaufen. Oh, die haben Angst um ihr Leben und rennen weg. Oh, das ist doch scheiße. Warum denn nicht Zug? ICE, du steigst ein auf einer Seite. Ja, holst deine AK-47 raus, läufst einmal durch. Dann haben Westfalen. Steigst aus, dann Ja, unmöglich, ja gut, dann wirst du wahrscheinlich direkt verhaftet an, wenn du ankommst. Ja, aber darum geht's ja nicht. Du willst ja auch sterben. Du willst nur möglichst viele Menschen umbringen. Ja, aber in jedem ICE, in jedem Waggon. Wollen die das überhaupt? Das haben wir auch gefragt. Schau mal, in jedem Waggon sind vielleicht 50 Leute, 30 Leute. So ein ICE hat 10 Waggons, sind 300 Leute. Damit wärst du schon der erfolgreichste Terrorangriff der jüngsten Geschichte seit 9-11 in Deutschland. Ja. In, wie viele sind in Boston gestorben? 20? Lächerlich. Riesengroßer Massenauflauf. Na ja, gut. Bullshit. So, meine geht viel einfacher. Meine dritte Art ist T-Shirt-Kanonen-Männer. Mhm. Die Leute, die T-Shirt-Kanonen befüllen mit T-Shirts. Ja. Warum? Es ist nichts leichter als das. Diesen Job kriegt man als Terrorist ganz einfach. Du musst nicht irgendwie die Army infiltrieren. Du musst nicht große Konzerne infiltrieren. Nein, du musst einfach nur so einen T-Shirt-Kanonenmann. Du wirst mit einer Kanone ins Stadion gelassen. Ja. Easy. Aber wäre es nicht besser, dann lieber nur die Kanonen zu manipulieren, ja, die aber selber schießen zu lassen, dass du selber nicht, wow, mehr der Täter bist? Nicht schlecht. Sondern die gar nicht merken, Moment mal, das ist die T-Shirt-Kanone. Mir gefällt, wie du denkst. Das ist ja ein Raketenwerfer. Okay, probier's mal. Und dann zack, du bist nicht mehr selber schuld. Super, was du dir für Ideen einbringst. Ja. Genau das, weil genau das meine ich. Das ist total einfach. Oder einfach das T-Shirt ganz nah am Kopf ablösen. Einfach. Ja. So maximal laden, dann pff, einfach so schön. Ja. Ja, ich meine, da ist auch die Möglichkeit drin. Das war mein Top, das war mein 3. Platz Nummer 2. Zug entgleisen. Leute, nichts ist leichter. Man erkennt ein Muster. Nichts ist leichter, als einen Zug zu entgleisen. Du gehst irgendwo in Deutschland auf eine ICE-Strecke und machst da irgendwie die Gleise kaputt. Das, nee, kannst du mitten in der Nacht machen. Das merken die doch. Das kann, hast du mal, da geht bei denen so, hast du mal gesehen, wo ein ICE durchfährt? Hey, nein. Gerd, hier ist so ein Licht. Und dann merken die sofort, oh, da ist das Gleis nicht mehr ganz dicht. Hast du mal gesehen, wo ein ICE durchfährt? Durch welche Wälder und Landschaften und so? Natürlich, da kannst du einfach hingehen, manipulierst die Gleise, zack. Nächster Tag entgleist, 200 Tote, instant. Kein Problem, hast du in einer halben Stunde gemacht. Okay, meine Top 2, die goldene Kamera. Also man muss sich das, ich habe mir das vorgestellt vorher, wow, prestigeträchtiger, renommierter Preis, wow. Da muss viel ich bestimmt, Gold, ne? Viel Gold, viel Silber, viel Stars. Kommst du nicht einfach rein, da musst du entweder ein Star sein, man erkennt dich, oder du musst halt diese Eintrittskarte oder Koch bekommen sein. Tatsächlich, Zinkaterna und ich haben uns mit dem Taxi dahin bringen lassen und sind dann einfach mit, weil man uns wegen des Anzuges, den wir anhatten, als Gäste identifiziert automatisch, einfach reingelaufen. Wir waren drin. Wir standen da mit allen Stars, Gerd Delling, Günter Netzer, standen wir halt da rum, ohne dass uns irgendwann mal kontrolliert hat. Man kann einfach über den roten Teppich gehen und wird automatisch für einen Star gehalten. Du musst nicht einfach mit einem Taxi zu so einer Venue fahren und du kannst einfach reingehen. Niemand stellt in Frage, ob du ein Star bist. Mhm. Und da waren da auch Fans, halt von denen Colin Farrell oder so sehen wollten, die dann die ganze Zeit gerufen haben, hey Colin, die hinter der Absperrung standen. Warum standen die hinter der Absperrung, dachte ich mir die ganze Zeit. Zieht euch einfach mal einen Anzug an, lasst euch mit dem Taxi vorfahren, ihr könnt einfach reingehen. Das ist nichts einfacher als das und dann bist du halt in der Veranstaltungshalle. So. Und dann kannst du alle killen. Alle Stars killen. Aber ist es denn besser, berühmte Leute zu töten als Terrorist? Also wenn du maximalen Einfluss auf die Kultur, maximal Hass zum Ausdruck bringen willst, gegen diese freiheitlebende Kultur. Ja klar. Würde ich sagen. Dein Top 1. Platz Nummer 1. 2 Züge entgleisen lassen. ICE-Bordbistros vergiften. Ganz einfach in einem ICE-Bordbistro arbeiten. Schön ein paar Kapseln Rattengift in das schöne fucking Schinken-Käse-Baguette. Das essen die wie die Schweine. Das essen die weg. Rapp, rapp, rapp, rapp. Schön noch eins rein. Schön noch eins rein. Gut, Leute. Schön noch eine Würstchensuppe rein daneben. Zack, alle tot. Und wer war's? Niemand. Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt nicht so. Okay, und dann dachte ich mir, habe ich euch einen tollen Artikel gelesen, über so ein bisschen das Hauptmann vom Köpenick-Prinzip. Wenn man sich eine Warnweste anzieht. Stimmt, ja. Wenn man sich eine Warnweste anzieht, kommst du überall rein. Da habe ich neulich so einen Artikel gelesen bei Weiß. Da hat jemand einen Versuch gemacht und der war einfach bei einem Beyoncé-Konzert plötzlich einfach, weil er eine Warnweste anhat. Musste nicht durch die Kontrollen, musste kein Ticket haben. Einfach als Terrorist mal ein bisschen was investieren. Ein bisschen mehr Gedanken machen, eine Warnweste anziehen. Du kommst überall rein, ins Stadion und so, mit deiner Waffe. Wirst nicht kontrolliert. Ich habe letztens in Hamburg, habe ich auch einen Spielplatz gesehen. Ich habe mich im Kindergarten. Du sollst nicht mehr auf so Florian, da war so eine Gruppe. Wir haben darüber gesprochen, du sollst nicht mehr auf Spielplätze gehen. Ja, ich weiß. Nimmst mir deine große Kamera mit, immer deinen großen Kopfhörer. Der Sand kitzelt meinen Hoden so schön. Da waren auf jeden Fall eine Menge Kinder unterwegs mit Erwachsenen und die hatten alle Warnwesten an. Alle Kinder hatten Warnwesten an. Und ich dachte mir schon, okay, gut, bauen die jetzt ihren eigenen Spielplatz auf oder was? Machen die sich alle auf Bauarbeiter? Nee, ganz normal. Die sind durch die Gegend gegangen und gelaufen und gespielt. Aber jeder hatte eine kleine Warnweste. Das hatten wir an. In der Skifreizeit auch. Da hatte jeder in unserer Klasse hatte eine Warnweste an. Und du willst auf der Piste natürlich auch cool sein. Du willst der Coolste sein. Du willst dann auch mal die Nina, die du kennengelernt hast auf der Hütte, dir willst du mal zeigen, was du für coole Kurven drehen kannst. Na, aber das geht halt nicht gut, wenn du eine Warnweste an hast. Und alle erfahrenen Fahrer so Abstand nehmen. So, nee, fahrt ihr mal erstmal. Ich finde, das hat schwierig. Einen ganz merkwürdigen Effekt, wenn die Kinder, weil das hat ja auch, also unabhängig davon, dass man jetzt so sagt, ja, Helikoptereltern, das hat ja auch so was Uniformes irgendwie so. Also die sehen alle gleich aus. Die sehen aus wie so diese Minions, die dann so durch die Gegend wackeln. Ja. Und ich meine, die können sich auch nicht anschauen. Die blenden sich ja gegenseitig, die strahlen sich ja kaputt, wenn du da einen. Und die erkennen sich auch nicht gegenseitig. Ja, wenn du nur da so Geruch. Wenn du ein Kind da in der Mitte bist, in so einem strahlenden Blitzlicht-Helios, bist du da drin. Hell. Und du zerschmilzt einfach wie so eine Ameise in so einer Lupe einfach so darunter. Also das fand ich ganz merkwürdig. Ich dachte mir auch so, Jesus, ey. Und dann zum Beispiel, letztens hatten wir hier Alpakas auf dem Hof und da war auch ein Kind von unserem Nachbarn. Kind war da und das Kind ist standardmäßig einfach mit einem Helm durch die Gegend gelaufen. Das mega das geil. Ist nicht grad, das hatte nicht gerade, das kam nicht gerade vom Fahrradfahren oder sowas, sondern es hat einfach den ganzen Tag einen Helm auf. Ich finde so ein lustiges Bild einfach. Ich will auch den ganzen Tag einen Helm aufhaben. Ja, aber wo ich mir auch denke, so, also, einerseits denkst du dir, das kann dadurch safe. Mehr Abenteuer machen, weil es hat ja einen Helm auf. Oder es soll halt einfach, da wird halt komplett, macht gar nichts mehr. Weil wenn du immer einen Helm auf hast, hast du ja die Gefahr immer vor, du denkst dir immer, oh, die Welt ist gefährlich. Wenn du in die Welt gehst und einen Helm aufsetzt, denkt dein Kind ja immer, da draußen muss irgendwas Furchtbares sein. Und ist das nicht letztlich größere Paranoia und ein schlechteres Weltgefühl, als wenn du einfach sagst so, eigentlich ist schon okay, gut, alle 2 Jahre fällt es halt mal auf die Fresse und dann ist dein Knie aufgeschürft oder alle 2 Wochen. Aber gut, was wirklich Schlimmes passiert nicht, als wenn du deinem Kind immer sagst so, du willst raus, oh, dann zieh deinen Helm oder deine Warnweste an. Ich habe immer das Gefühl, dann denkt das Kind immer so, nee, dann bleib ich wieder drin, ey. Wie schlimm ist es denn da draußen? Da muss ich meinen Helm tragen, ey. Da muss ich noch meinen Watteanzug anhaben. Keine Ahnung, irgendwie merkwürdig. Aber ich weiß nicht, ob ich meinem Kind auch einen Helm aufziehen würde. Klar, immer, weil ich mir einfach die ganze Zeit. Ich will auch selber die ganze Zeit einen Helm auftragen. Ja, wie so ein Taucher, auch so Sauerstoff. Ja, falls du mal unter Wasser landest, dann kannst du wenigstens atmen. Mein Kind wäre auf alle Eventualitäten vorbereitet. Ja. Er hätte auch so einen Propeller auf dem Kopf. Das heißt, wenn die Situation scheiße ist, kannst du einfach wegfahren. Oder du kannst wie so eine Drohne abends einfach nach Hause fliegen. So. Hey. Es hebt einfach ab und fliegt zu dir nach Hause an den Esstisch. Ist Bernardino nach Hause gekommen? Mein Kind heißt Bernardino. Ist es nach Hause gekommen? Nein! Wie kann das denn sein? Ich kümmere mich drum. Dann bin ich wirklich ein Helikoptervater. Aber eins im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich mein Kind einfach nach Hause. Und dann sieht man plötzlich so ein blinkendes Etwas auf dem Spielplatz nebenan aufsteigen. Aber das ist doch der nächste Schritt. Es gibt doch bald diese Amazon-Drohnen, die dir dein Paket nach Hause fliegen. Das kannst du doch einfach andersrum machen, so Kind abholen von zu Hause. Einfach mit so einem großen Zange, wie in so diesen Automaten, wo du so einen Bären und dann fällt er auch immer wieder so aus 3 Meter Höhe, fällt er auch wieder durch den Clown und dann versucht das nochmal. Deswegen der Helm! So, oder das fährt er nach Hause und dann hast du den einfach direkt wieder verarmt. Das finde ich keine schlechte Idee. Das ist auch hat so ein bisschen was, plötzlich ist die ganze Welt wie so ein Videospiel, wo man auch mal diese große Hand war. Ja. Die man von A nach B Dinge getragen hat einfach. Das ist eine ganz gute Idee eigentlich. Das stimmt schon. Neulich wurde auch so ein Haus aus einem 3D-Drucker gebaut. Das ist schon geil. Das war der Größe. Wie groß war der 3D-Drucker? Groß. Ja? Größer als das Haus. Und es sah dann aus wie so ein Monopoly-Haus, so ganz grün. Fun so, Fact, aus einem Guss. Diesen 3D-Drucker hat auch einen 3D-Drucker gebaut. Oh, scheiße. Da wird's gefährlich. Da wird's gefährlich. Finde ich auch. Stell dir mal vor, als 3D-Drucker würde ich einen 3D-Drucker bauen, der meine Arbeit macht. Wäre das nicht die beste Idee? Ja. Aber ich verstehe nicht, warum man 3D-Drucker ist doch eine dumme Idee. Warum nicht gleich 4D-Drucker? Warum nicht einfach sagen, Leute, scheiß doch mal auf die 3D-Dimension, da haben wir uns jetzt lange genug aufgehalten. Die Fessel der 3D-Dimension. Ist Zeit ja die 4D-Dimension. Heißt, du hast quasi einen 4D-Drucker ja schon da, weil er auch eine gewisse Zeit braucht, um das zu drehen. Drucken, glaube ich. Naja, aber du kannst die Zeit ja nicht manipulieren. So. Das kannst du generell nicht. Ja eben, aber mit einem 4D-Drucker könntest du es ja eben schon. Deswegen, man kann ihn, glaube ich, nicht bauen. Aus physischen Gründen. Ja. Wir haben übrigens heute einen interessanten Artikel gelesen, und zwar ist es einer Forschergruppe aus Amerika gelungen, endlich das Geheimnis des Menschen zu entschlüsseln. Und zwar haben die irgendwie Überreste gefunden von einem Mann aus dem 14. Jahrhundert, also Mittelalter, irgendwo aus England. Und die haben sich einfach gesagt so, wie sahen denn Menschen damals aus im 14. Jahrhundert? Mega gute Idee, mega gute Frage. Und die konnten es nachbauen, die haben es versucht nachzubauen. Genau, und die haben jahrelang daran gearbeitet. Man kennt ja so Neandertaler irgendwie, so Ötzi, so krass, irgendwie wie so ein halber Affe, irgendwie so krass. So sahen unsere Vorfahren aus. So ein bisschen sträg. Bisschen kleiner, man denkt sich so, wow, krass, hat sich viel getan in der Welt. Und dann die haben rekonstruiert von diesem Mann aus dem 13. Jahrhundert. Und heute haben sie es tatsächlich geschafft, seit mehrjähriger Forschung, haben sie es geschafft, eine Computersimulation. Sie haben dann also die Knochen genommen, so den Schädel analysiert. Oh, was eine Rampe. So ein bisschen Gewebe gemacht und dann haben sie einfach analysiert, wie der ganze aussah. Und heute haben sie das Foto veröffentlicht und es sieht aus wie ein komplett normaler Mensch aus der Neuzeit. Random Guy. Komplett. Einfach random. Hat sich nicht verändert. Sieht sogar aus wie so ein Schauspiel. Einfach ganz normaler Typ einfach. Ja, wo man einfach sich denkt, ganz so, generisch. Ob die nicht einfach mega enttäuscht waren, als sie ja, einfach Millionen Forschungsgänger dann so, ja, das sieht irgendwie so ein bisschen aus wie Marco, oder? Dann setzen die das letzte Puzzleteil zusammen. Ja, sieht ein bisschen aus wie mein Nachbar. Ja, einfach ja, so, ich denke so, fuck. Oder sie haben es einfach nicht hingekriegt, das Ganze zu sagen. Und haben eigentlich gesagt, ja, dann machen wir einfach so einen Typen, machen die Nase ein bisschen größer und das passt dann schon. Ich stelle mir vor, wenn jemand so einen Dinosaurier nachbaut und endlich das Dinosaurier-Gesicht machen kann, das einfach auch so ein Menschengesicht ist, was genau so aussieht. So Stegosaurus ist, genau. Mit so großen Spikes, so große, einfach so ja. Große Stacheln, die weggehen, das aber das ist Gesicht ist einfach schlecht. Ganz normal. So, neueste Forschung, so sahen Dinosaurier wirklich aus. Und dann so ein Hugo Egon Balder-Gesicht. Auch eine Moment, Frisur, also eine schicke Frisur. Auch so, vor allem der Typ hat auch den Bart geschnitten. Ja? Der aus dem Mittelalter. Ja, ja, warum nicht? Ja, was machen? Kann sein Papier ja, gehen, ist ja kein Ding. Gut, im Mittelalter wissen immer. Ja, ja. Aber es ist schon. Ist schon lustig. Wie sahen Menschen damals aus? Du hast mich eben gefragt, ob ich was hören kann auf meinen Kopfhörern. Du hast heute irgendwas ganz Besonderes vor für diese Folge. Du hast doch was ist denn mit dir eigentlich los? Du hast dich so gerade so schelmisch grinsend an deinen Rechner gesetzt. Und gefragt, ob ich das höre, weil du irgendwas vorbereitet hast offensichtlich. Naja, ich dachte, wir könnten heute mal, weil ich habe mich ein bisschen in der Puffopedia rumgetrieben. Und nein. Nein. Dafür machen wir es jetzt nicht. Nein. Und dachte ich mir, wir machen heute mal eine kleine Analyse. Nee, komm. Aber dann nimm einen, dann darf ich mir das Lied auch aussuchen. Na, weiß ich auch nicht. Nee, komm, das ist aber ein bisschen, das ist gemein. Ja, gut. Das ist, oh, okay, mach, aber na gut, muss ich zustehen. Er spielt auf meine Band-Vergangenheit an. Ihr habt alles gefunden von mir. Ich bin ein offenes Buch. Ich habe keine Geheimnisse mehr für euch, gar nichts. Ihr wisst alles über mich mittlerweile. Ihr habt meine ganze Vergangenheit offengelegt im Internet. Das Internet ist echt die Hölle. Man ist auch einfach mittlerweile so ein gläserner Mensch. Ja, wir haben die alte Band-Vergangenheit von Stefan Tietze gefunden. Und wenn ihr denkt, oh, gen, X-Faktor habe ich alles schon 200 Mal gesehen. Ich muss das alles löschen lassen. Habe ich alles schon 200 Mal gesehen. Dann wisst ihr eben nicht, was los ist, denn Stefan, sag doch mal ganz kurz, es gab ja vor Binky sagt Buu tatsächlich noch eine Band. Es gab mehrere Bands, aber die anderen findet ihr gar nicht mehr, weil es zu alt ist. Aber das, ja, X-Pact gab's, die Vorgängerband. Erzähl doch mal ein bisschen was über X-Pact. Nee, da gibt's nicht so viel zu erzählen. Das war die gleiche Band, wir haben uns irgendwann umbenannt. Mhm. Und wir hatten ein paar Songs, die du jetzt bestimmt spielst. Und hier ist ein Song, den ich ganz besonders gut fand, der heißt Duschlampe. Und den hören wir uns jetzt mal an. Und vielleicht kann Tietze da so ein bisschen da was dazu sagen. So ein bisschen, der Text ist ein bisschen schwer zu verstehen. Tietze. Deswegen, wir hören mal ganz kurz rein. Alter, es ist laut. Ah, hat aber Wumms. Wo war das denn, die Aufnahme? Das war in Menden. In Menden im Sauerland. Wir waren die Vorband von Extra Breit. Ja? Extra Breit? Extra Breit. Ich höre dich nicht mehr. Ich verstehe dich auch nicht. Aber erst einmal so ein bisschen. Kannst du den Text noch? Ich höre mich gerade nicht. Kannst du den Text noch? Ja? Schlampe, ich brauche dich nicht. Schlampe, ich brauche dich. Und bist das du, der singt gerade? Ja. Ich singe. Ja, okay, geil. Ihr könnt den Song euch komplett anhören. Spielen wir den rein? Ja. Ich habe die Rechte ja daran. Machen wir uns mal wieder lauter auf den Kopfhörer. Wir hören die anderen jetzt hoffentlich. Ja, ihr könnt den Song anhören. Vielleicht würde ich ihn auch in kompletter Länge hier einfügen an der Stelle. Das können wir mal reinhören. Und es war so interessant. Ganz auch. Ja, und es war interessant, das zu hören, weil jeder kennt ja die Songs von Bing Bang Boo, ne? Ist ja mittlerweile auch im Kanon angekommen. Und ich fand es eigentlich tatsächlich ganz cool. Also ihr wart ja echt jung und es war so die erste Band, aber wie fühlt sich das an? Das Ding, also es fühlt sich komisch an ein bisschen, aber Duschlampe ist natürlich ein Song, der ist natürlich stadtbekannt gewesen. Die Leute haben wieder auf dem Schulhof gesungen. Duschlampe war ein Song, den unser Keyboarder geschrieben hat, der Simon. Der Song handelt von einer Frau, mit der man Schluss gemacht hat. Und es ist, lässt sich im Punkrock verordnen. Mhm. Ist in der Tonart G, Dur geschrieben worden. Hat ungefähr, ja, schon schnell, 180 Beats BPM ungefähr. Und aus dem Jahre 2009. Ich habe das angeguckt, ich dachte so von wegen, jetzt kann man sich so ein bisschen über Stefan lustig machen, so von wegen. Aber ich fand es war eigentlich ganz cool. So, wie kamst du der Aufnahme? Was war das für ein. Das war ein relativ großer Auftritt. Wir wurden die beste Band von Dortmund gewählt. Als beste Band von Dortmund gewählt. So ein kleiner Bandwettbewerb, wo nicht alle Bands von Dortmund mitgemacht haben. Was auch so ein bisschen ist, wie ich bin der beste Lasertag-Spieler Spaniens. So ein bisschen. Tatsächlich. Der beste Taube. Ja. Und es war, ja, war ganz cool eigentlich so. Und das war auch ein seltsamer Wettbewerb, wo der Organisator des Wettbewerbs offensichtlich nicht wollte, dass wir gewinnen. Mhm. Der hat die Chance, weil der sich in eine Band verliebt hat, die auch mitgemacht hat da. Die war auch wesentlich besser als wir. Die waren richtig gut. Und dann hat er, und die hieß Logic Insanity. Wir hießen X-Pact. Und dann gab's noch the Roundhouse Kicks. Und er hat, so das waren die drei Bands. Und der Organisator ist auf die Bühne gegangen, hat gesagt, heute sind bei uns zu Gast Except, nope. Logic Incidents, nope. Und The Run Kickers. Viel Spaß. Echt? Und wir alle so, wow, wow, wow. Alle drei falsch ausgesprochen. Mega geil. Und er wollte unbedingt, dass Logic Insanity gewinnt, weil es war auch die bessere Band einfach. Aber wir hatten einfach die meisten Fans dann da mitgebracht. Ja. Und dann haben wir gewonnen einfach so. Er war mega enttäuscht und dann wurden wir die Vorband von Extra Breit. Und das war der Auftritt, den ich gerade gehört habe. Da waren wir die Vorband von Extra Breit, eine ganz coole Band eigentlich, so eine coole Punkband aus Deutschland. Und da haben wir dann einen großen Auftritt gehabt in Menden, in der Mendener Halle. Und da haben wir dann ein paar Songs gespielt von uns. Kam geht so an. Generell kamen die meisten Auftritte von uns geht so an. Ja, bei einem der Songs, ich glaube, es ist der Song Lang nicht genug. Oh Gott, aber der ist textlich miserabel. Da hört man am Anfang auch noch so, ja, Handy in die so, wo wirklich so Stimmung gemacht wird. Und obwohl es so eine Audioaufnahme ist, kommt so schon so rüber, dass es nicht so, aber es ist natürlich schwierig. So eine Crowd zu begeistern ist natürlich nicht einfach. Das wissen wir selber auch. Ja, aber das ist ich habe die schon ein paar Mal gesehen im Internet, dass die noch existent sind. Ich finde es bei diesem Auftritt okay, weil der ist tatsächlich, der klingt auch so, da sind wir zum ersten Mal, glaube ich, seit jemals waren wir da okay abgemischt, so, hatten eine coole Halle, es war relativ groß, man hört, es halt auch so ein bisschen, es klingt alles noch ein bisschen größer. Da gibt es Auftritte, wenn die im Internet landen, ist meine Karriere beendet. Es gibt wirklich, wo wir auch dann aufgehört haben, irgendwann zu singen, einfach so ein Stand-up improvisiert haben, so was ganz fragwürdig und auch ganz furchtbar war und so. Das war wirklich seltsam. Einmal waren wir auf einem Heißluftballon-Festival haben wir gespielt. Und ich glaube, die Erinnerung, die ich daran habe. Das Publikum war alle 400 Meter in der Höhe. Sind einfach vor uns weggeflogen, wirklich. Weil wir zu spät angefangen haben, ist das Publikum vor uns einfach weggeflogen. Das ist mein, das ist so mit Blickkontakt einfach so. Ciao! Hey, Zugabe! Weg. Wie können Heißluftballons singen? Zeppelin-Festival, einfach so. Was ist schon da? Das Publikum. Winken noch so. Wird noch bespaßt. Die Band winkt und bauen dann langsam ab. Cooler wäre es, als Band wegzufliegen. Ja. Wenn du als Band merkst, der Auftritt läuft nicht so gut und du denkst, oh, sollen wir noch einen spielen? Oh, ich merke, wir hauen langsam ab, wir fliegen schon los. Ja. Und dann bist du einfach weg. Ja, Bandzeit. Geil. Ich wollte eigentlich die Leute nur motivieren, mal auf Pufopedia vorbeizuschauen. Pufopedia.info, da könnt ihr euch den Artikel von X-Pact, fängt mit X an, anschauen und dann könnt ihr mehr überfahren über Stefans Titze-Titze-Erfahrung. Wie geht's da weiter? Tietze-Titze, Titzel-Titzel? Nee, ich heiße wieder Tietze. Ja? Ich heiße jetzt wieder Tietze, könnt ihr wieder umändern. Leider ist die lustige Zeit vorbei. Ich habe ja meinen richtigen Ausweis. Schade. Somit ist dann die Reisepass-Storyline beendet. Ein für alle Mal. Beendet. Nee, gibt es noch ein Revival? Gibt's ich glaube, da kommt noch was. Ich glaube, ja? Da kommt noch ein Sequel. Bestimmt kommt da noch was. Ist ein bisschen traurig, weißt du, weil Aber so ist es halt bei Sitcoms auch. Manchmal enden halt so Storylines dann einfach. Die sind einfach vorbei, die sind abgeschlossen, zu Ende erzählt. Was meinst du, was kommt als nächstes für eine Storyline irgendwie in deinem Leben? Was gibt's noch irgendwie? Gibt's ein neues Hobby? Gibt's irgendwie mal eine Dame in deinem Leben? Ey, was weißt du was? Kommen? Freut euch mal bitte auf ein Projekt, was demnächst von mir kommt. Also, ich darf da noch nichts drüber sagen. Oh. Aber du weißt ja schon davon. Oh. Und ich freue mich. Oh mein Gott! Ja! Nee, ich mach demnächst was Krasses. Ja. Und ihr könnt immer noch, da freut euch mal drauf. Ja. Florentin macht sowieso krassen Scheiß, die ganze Zeit könnt ihr gucken. Aber das ist krass. Aber was meinst du, wann kann man da die ersten Früchte sehen? Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist ganz abstrakt erstmal. Ich glaube, 2019 bestimmt oder so. Oh, okay. Ja, müsst ihr auf jeden Fall bis dann dranbleiben. An dem Stefan Tietze Hype-Train. Ich halte mich auf dem Laufen, aber merkt euch diese Folge. Folge 94 wird's angeteased. Ja. Ja. Alles klar. Gut. Ja, das war's. Nee, aber du musst doch auch jetzt gehen, oder nicht? Was hast du eben gesagt? Ich hab noch Sachen. Ja, dann hau mal da raus. Ne? Ich muss nicht gehen. Heute Abend. Das ist nicht zu wahr? Ich muss halt noch laufen gehen heute. Laufen gehen? Ja, ich joggst will wieder laufen gehen. Das ist so ekelhaft. Ich will wieder einmal pro Woche mindestens joggen gehen. Aber es ist so scheiße, weil du sitzt ja einfach da. Aber in Köln joggen gehen, weil du wohnst in einem Betonumgebung. Ja, ist der Mediapark, nicht der Mediapark, aber der, doch, ich glaube Medienpark. Mediapark. Nee, ist nicht der Mediapark. Es ist. Du meinst Aachener Weiher, glaube ich. Nee, es gibt so ein kleines Parkstück, da gibt es auch so einen kleinen Hügel, wo ich wo er immer steht, mit den Armen in den Hüften und dich über die Köln schaut und denkt, ja, es geht schon so halb, aber es ist einfach so, man hat keinen Bock, man denkt sich, es ist zu viel Aufwand und ich könnte auch einfach weniger in mich reinschieben, das würde einen ähnlichen Effekt haben. Aber dann, es ist immer so. Ist das so? Ja, ich trick's mich immer aus. Ich denke mir immer so, wenn ich esse, denke ich mir, ja, ich gehe ja heute Abend noch laufen, aber wenn ich dann kurz davor bin zu laufen, denke ich mir, ja, ich kann ja morgen einfach weniger essen und dann ist es so hin und her so und es löst sich nie auf und ich habe aus beiden Welten das Schlechteste und dadurch geht's einfach nie voran, das ist einfach scheiße. Ja, mein Gott. Ja, mal gucken. Vielleicht, ich erzähle, ob ich es schaffe, jetzt wieder jede Woche zu laufen. Ja, erzähl mal, bleib mal dran. Das ist eine Storyline, die mir Spaß macht. Weil ich komme seit Jahren, kann die mich dazu motivieren, Sport zu machen. Ich will es einfach nicht. Ich bin irgendwann zu einem gnadenlosen Hedonisten übergegangen und mache nur noch Dinge, wo ich mir denke, die machen mir jetzt Spaß im Moment. Ich weiß nicht warum, aber ich bin nicht bereit, irgendwas zu investieren. Ich hasse es zu essen, ich hasse es Dinge zu machen, die nichts unmittelbar mir bringen. Mein Geist voranzutreiben. Das Problem an so Sport ist einfach, es ist so leicht, es nicht zu machen. Es ist am leichtesten, es nicht zu machen. Ich weiß nicht, wie man diese Dynamik ändern könnte, aber es wäre irgendwie so, keine Ahnung, wenn ich mir vorstelle, ich wohne auf einem Berg und ich muss jeden Tag diesen Berg runterlaufen und danach wieder diesen Berg hochlaufen. Würde ich das machen, weil ich es nicht anders kann. So, aber Sport, du musst es einfach nicht machen. Du denkst dir einfach, ach nö. Und dann lässt du es einfach und dann war es das. Und dann hat die ganze Vorfreude war dann weg. Ich glaube, ich bin vielleicht einfach zu intelligent. Ich kann mir zu viele Argumente ausdenken, es nicht zu tun. Es ist das Logischste der Welt. Joggen zu gehen ist nur gut. Es ist gut für deine Figur, für dein Aussehen, für deine Gesundheit, für deine, was weiß ich, Gelenke oder irgend so ein Shit, Blutdruck. Alles ist besser. Du fühlst dich es besser. Ist nicht gut für die Knie. Du kannst auch besser denken und besser arbeiten, weil dein Körper irgendwie auch mal irgendwie neue Synapsen formt und irgendwie so ein bisschen andere, keine Ahnung. Du wirst einfach besser. Er merkt, wie intelligent er ist an seinen vielen Fremdworten, die er benutzt und den wenigen Füllwörtern, die er gerade in der Ausgabe gesehen hat. Aber dann fallen dir dazu einfach noch so viele Gegenargumente ein. Ja, wie denkst du, ja, aber man könnte ja auch einfach gar nichts machen. Ja, das stimmt schon. Das sind so viele Argumente, auch Laufen hat einfach auch kein Ziel. Ich meine, das Ziel ist, im Kreis zu laufen. Und der Weg ist das Ziel, offensichtlich, bei nichts mehr als bei Joggen. Aber no, das reicht mir einfach nicht. Hättest du mal Bock, irgendwie, keine Ahnung, einfach zu sagen, einmal in der Woche abends Federball spielen oder sowas? Klar. Wirklich? Ja, auf jeden Fall. Squash. Squash ist vielleicht ein bisschen zu krass. Federball finde ich ganz geil. Vor allem, wir könnten überlegen, ob wir einfach das bei Periscope live streamen einfach. Jede Woche. Dan Harmon macht das. Dan Harmon filmt sich jeden Morgen, wie er auf seinem Heimtrainer. Ja, genau. Einfach, um aber auch von der Community den Druck zu bekommen. Ey, wollen wir das so ein neues Projekt machen? Der Sommer 2017 ist der Get Fit mit dem Podcast UFO Sommer. Immer wenn ihr dürft euch den Periscope-Stream nur anschauen, wenn ihr währenddessen auch selber Sport macht. Oh, das finde ich super gut. Wir machen jetzt so eine super Sportaktion und wir einmal in der Woche Get Fit. Periscope wir machen mit beim ProSieben Get Fit denn. Heute. Gesponsert vom Gesundheitsministerium der Bundesrepublik Deutschland. Yay! Woo! Fit macht Fun. Und wir stellen uns Fit bloß. Kann auch lustig. Fit Genau. Und dann machen wir uns so T-Shirts. Fit ja, kann auch lustig. Könnt ihr mal bitte unsere beiden Gesichter mit so, ja. Wir machen ein Foto von euch. Genau. Vor grün. Mit so Stirnband und so wirklich zu engen Hosen. Genau, und dann schreibt ihr mal da drunter mit einem coolen Font, schreibt ihr dann, fit kann auch lustig. Oder lustig kann auch fit. Wir machen das auf einem das eine, auf dem anderen das andere. Wir machen Shirts, wir machen Shorts und Shirts. Alter. Und spielen wir einmal die Woche, spielen wir Badminton. Genau, schickt das an BTF GmbH, Leindeckerstraße 27 in Köln. 50, und wir fangen an, ohne Scheiß. Für ey, Stefan M, für so mich lustig. XXL einfach. Und dann Periscope, wir machen einmal im Abend, spielen wir Badminton und wir werden gemeinsam fit, der knackige Beachbody, zusammen im Podcast-UFO. Das finde ich richtig cool. Also, wir heben uns mal ab von diesen ganzen Slacker-Podcasts, weißt du, so Gästeliste, Geisterbahn, Nukular, so, wir schauen Adam Sandler-Filme und schieben uns Chips rein. Nein, diese Lethargie bleibt mal zurück dieses Jahr. Wir machen mal Sport mal, fit macht Fun, Leute, woo! Vor allem Badminton ist ja so eine uncoole Sportart, wo man ja, wenn man das professionell spielt, aus irgendeinem Grund spielen die weltbesten Badmintonspieler mit so unfassbar kurzen Shorts. Ja. Das ist irgendwie, also braucht ihr das? Ich glaube, so, das ist auch brutal anstrengend, oder? Ich glaube, man kann das auch exakt so professionell mit einer langen Jogginghose, mit einer Jeans. Die könnten sich die Jeans anziehen bei Olympia. So, die könnten gewinnen. Als ob der jetzt besser ist, weil er die kürzeste Shorts der Welt trägt. Was meinst du denn, wer gewinnt von uns beiden? Ich bin größer, das Netz ist kein Hindernis für mich. Und danach duschen. Nee, das mache ich zu Hause. Oder vielleicht eine Badehose. Eine Badehose. Aber wir sind ja beide, ich war früher mal beim Fußball, da habe ich auch mit anderen geduscht, aber seitdem bin ich das nicht gewohnt. Also ich habe noch nie mit anderen geduscht. Mit meinem Geschlecht offen umzugehen. Ja. Habe ich auch nie gelernt, tatsächlich. Nee. Also, aber ist das ganz normal, ist das zu lernen, wenn man ein Team hat? Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, ich war ja vor der Pubertät in einem Verein. Ich habe Handball gespielt und dann auch Tischtennis und Karate und so. Aber die Phase habe ich dann nicht miterlebt. So, da schwitzt man ja nicht fett? Als Kind. Nee, ich glaube, da war ich, hat so angefangen. Ich müsste mal alte Fotos rauskramen. Ja. Aber da noch nicht so. Aber das habe ich so, diese Offenheit mit dem eigenen Körper habe ich nie gelernt. So, ich glaube, ich hätte da wirklich große Hemmungen, würde ich auch einfach nicht machen. So. Nee, glaube ich auch nicht. Aber früher war das wirklich so, auch zur pubertären Zeit, habe ich Fußball gespielt und da war das kein Problem. Einfach, schön mal. Ja, okay. Gut. Ich weiß nicht, wie ich diesen Satz auch humoristisch zu Ende bringen soll. Keine Ahnung. Aber ich glaube, ich hätte dann auch so Bock, so richtig. Ey, da machen wir das große Podcast-UFO-Badminton-Turnier. Und ich hätte dann auch Bock, ich würde mir auch so einen richtig coolen Badminton-Schläger kaufen. Ich würde mich da massiv reinsteigern. Ich würde mir so eine Profi-Badminton-Uniform kaufen. So ein Stirnband vom 1. FC Darmstadt. Bestimmt Badminton-Meister 2003. So würde mir dann würde mir auch einen krassen Schläger besorgen, krasse Federbälle. Aber ich würde wahrscheinlich aber auch Federball, oder? Ja, klar. Ich würde aber wahrscheinlich langfristig mich für einen Sport-BH entscheiden. Weil bei mir, ich habe empfindliche Nippel. Es ist wirklich so, die scheuert dann und die werden immer härter und härter und brechen dann so durchs T-Shirt durch und spritzen Blut in den anderen ins Gesicht. Und das ist einfach nervig. Ich glaube, langfristig, ich würde eine sehr erbärmliche Figur geben, aber ich würde dich fucking fertig machen. Ey, das finde ich wirklich nicht schlecht. Ja, freut euch drauf. Das ist der große Fit kann auch lustig Sommer mit das Podcast-UFO. Ey, wenn das jemand in die Hand nimmt und uns diese T-Shirts Initiative. Aber machen wir auf jeden unten Fall. Unten muss das Bundesministerium für Gesundheit, muss unten so finden Sie das Logo reinkommen. Ey, vielleicht machen wir das wirklich im Zusammenspiel mit dem Bundesministerium für Gesundheit. Warum nicht? Kann auch cool sein. Ja, Sport kann auch lustig, fit sein. Ey, wenn mal auf der offiziellen Homepage des Bundesministeriums für Gesundheit auf unser der und wir so mit so Daumen hoch und sagen, lustig kann auch fit und fit kann auch lustig und wir wirklich so mit Unterstützung des Bundesministeriums für Gesundheit und Arbeit. Wenn wir das wirklich machen, ey, das finde ich, das wäre der Sieg. Das wäre der Sieg für mich. Für das Podcast-Projekt. Ich will einfach den Link podcast-uwe.fail auf der Bundesministerium für Gesundheit. Ja, mega gute Idee. Ey, machen wir auf jeden Fall. Ey, das wird richtig lustig. Geil. Wir gucken uns mal um, wo wir in Köln das machen könnten. Und vielleicht machen wir es auch mit Publikum irgendwann. Wir machen es jede Woche und ihr könnt kommen. Und bilden sich und, so Teams ja. Und so verschiedene Moves. Ja. Ja, weiß ich noch nicht. Naja, mal gucken. Erstmal privat. Geil, aber habt ihr auf jeden Fall, das wird ein geiler Sommer. Wir machen aber privat machen wir das nicht. Wir machen das, nee. Deswegen finde ich diese Ebene ganz gut. Weil, also wir sind auch, Leute, wir machen auch was fürs Publikum dann. Ja. Und ich glaube, es hilft einem auch, so einen Druck von euch zu bekommen, Sport zu machen. Podcast UFO macht uns und euch sexy für den Sommer 2017. Es wird ein geiles Projekt. Spaß macht Sport macht Spaß und Spaß macht Sport. Und ihr seid live mit dabei bei Podcast UFO Athletics. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao, wir heben ab. Blub, blub, blub, blub.